Erster im sechsten Jahr, am fünften Tag des sechsten Monats, saß ich in meinem Haus mit den Anführern von Juda, als die Macht Gottes plötzlich über mich kam. Zweiter, ich sah eine Gestalt, die wie ein Mann aus Feuer aussah, wobei sein Körper von der Hüfte abwärts brannte und aufwärts wie glänzendes Metall leuchtete. Dritter, er streckte etwas wie eine Hand aus und packte mich an meinen Haaren, woraufhin der Geist mich zwischen Himmel und Erde emporhob, um mich in einer Vision nach Jerusalem zu bringen. Vierter, dort sah ich die Herrlichkeit des Gottes Israels, die genauso aussah wie die Erscheinung, die ich zuvor in der Ebene gesehen hatte. Fünfter, Gott befahl mir, nach Norden zu schauen, und als ich das tat, sah ich am Eingang neben dem Altar ein Götzenbild, das Gottes Zorn erregte. Sechster, er fragte mich, ob ich die schrecklichen Dinge sehe, die das Volk Israel hier tut, damit ich mich schließlich von meinem eigenen Heiligtum entfernen muss. Siebter, danach führte er mich zum Eingang des Vorhofs, wo ich ein Loch in der Wand bemerkte, das dort verborgen war. Achter, er sagte mir, ich solle durch die Wand brechen, und nachdem ich das getan hatte, entdeckte ich plötzlich eine geheime Tür. Neunter, dann forderte er mich auf, hineinzugehen, damit ich die bösen und abscheulichen Taten sehen konnte, die sie dort heimlich begingen. Zehnter, als ich eintrat, sah ich an den Wänden viele Bilder von kriechenden Tieren und anderen Götzen, die das Volk Israel verehrte. Elfter, vor diesen Bildern standen 70 Anführer Israels mit ihren Räucherpfannen, während ein dichter Duft von Weihrauch in den Raum stieg. Zwölfter, Gott fragte mich, ob ich gesehen hätte, was die Ältesten in der Dunkelheit tun, weil sie glauben, dass der Herr sie nicht sieht oder das Land verlassen hat. Dreizehnter, er sagte mir jedoch, dass ich noch viel schlimmere Dinge sehen würde, die das Volk an diesem Ort treibt. Vierzehnter, er brachte mich zum Nordtor des Tempels, wo ich Frauen sah, die dort saßen und um den fremden Gott Tammuz weinten. Fünfzehnter, er fragte mich erneut, ob ich das gesehen hätte, und versprach mir, dass er mir noch größere Abscheulichkeiten zeigen würde. Sechzehnter, dann führte er mich in den inneren Vorhof, wo etwa 25 Männer mit dem Rücken zum Tempel standen und die Sonne im Osten anbeteten. Siebzehnter, er fragte mich, ob Juda nicht genug Unrecht getan hätte, da sie das Land mit Gewalt füllen und mich mit ihren Bräuchen immer wieder beleidigen. Achtzehnter, deshalb werde ich nun mit großem Zorn handeln und kein Mitleid mehr zeigen, selbst wenn sie laut um Hilfe schreien.